Die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitungen, brachte am 7. Juni die Rede des verehrten Marschalls Kim Jong-un auf dem 8. Kongress der Kinderorganisation Koreas. Mitglieder der Kinderorganisation werdet zu wahren Söhnen und Töchtern des sozialistischen Vaterlandes und zu jungen Revolutionären in vollem Wortlaut. Dabei erschienen auf der Homepage die Bilder von Kim Jong-un.